Kundgabe 6406. Empfangen durch Bertha Dodde am 19.11.1955. Kampf gegen Lüge und Irrtum. Nehmet den Kampf auf gegen Lüge und Irrtum, wenn ihr meine Streiter sein wollet, auf Erden. Lasset euch nicht zurückschrecken durch Drohungen und nicht überreden durch Versprechungen. Tretet kraftvoll ein für mein Wort, für die reine, unverfälschte Lehre Christi, die durch Menschen so viele Veränderungen erfahren hat, die ihr richtig stellen sollet in meinem Namen. Ich lasse euch nicht den Irrlehren zum Opfer fallen, wenn ihr des Willens seid, euch in der Wahrheit zu bewegen. Und darum geht euch die Wahrheit direkt von mir zu, und jeder kann sie wieder durch euch in Empfang nehmen, der ernstlich nach der Wahrheit strebt. Doch das Denken der Menschen ist schon so verwirrt, dass sie das Rechte nicht mehr erkennen können, dass sie viel eher zweifeln, wenn die Wahrheit ihnen geboten wird, als wenn ihnen der finsterste Irrtum vorgesetzt wird. Es ist auch dies ein Zeichen der Endzeit, dass die Menschen verschiedene Sprachen reden, dass sie einander nicht mehr verstehen können und dass darum einer sein muss, der so spricht, dass alle ihn verstehen können. Und dieser wird immer in meinem Auftrag sie belehren. Er wird Diener und Bote sein, den der Herr selbst aussendet zu denen, die in der Nacht umherirren, ohne den Weg zu finden, der zum Ziel führt. Aber auch mein Gegner hat seine Helfer, die gleichfalls auf die Menschen einzuwirken suchen und sie stets tiefer in die Finsternis locken. Ihr Menschen wisset es nicht, welcher Unsegen auf Geistesgut liegt, das nicht der Wahrheit entspricht. Ist es doch seine Waffe, die ihm großen Erfolg einträgt. Und ihr Menschen alle steht unter seinem Einfluss, die ihr euch meiner reinen Wahrheit widersetzet, die euch von oben zugeleitet wird durch meine Boten. Und nur, was mit dieser Wahrheit übereinstimmt, kann für euch von Segen sein. Das große Übel aber besteht darin, dass die Menschen zumeist nicht danach fragen, ob ihnen Wahrheit zugeführt wird. Und solange sind sie auch die geeigneten Gefäße, in die mein Gegner sich entleeren kann. So wie der Mensch selbst innig begehrt, nur Wahrheit zu empfangen und sie zu erkennen, verschließt er sich jenen Strömen und es wird Licht in ihm, so dass er jeden Irrtum erkennt und ihn aus sich verbannt. Solange aber dieses Verlangen nach der Wahrheit nicht im Menschen vorhanden ist, sind auch die Bemühungen vergeblich, aus ihren Herzen die Irrlehren zu verdrängen. Und also auch wird die Sprachenverwirrung nicht geklärt werden können. Die Menschen werden sich nicht verstehen, doch jeder wird glauben, recht zu reden und den rechten Weg zu gehen. Es fehlt den Menschen, die in Finsternis auf Erden wandeln, nur am Verlangen nach Wahrheit. Und dieses Verlangen ist freier Wille. Wer aber in der Wahrheit steht, der soll nicht nachlassen, für diese Wahrheit einzutreten. Er soll immer wieder versuchen, die Menschen gedanklich aufzurütteln. Er soll ihnen die Irrlehren so beleuchten, dass sie deutlich hervortreten als falsch. Er soll die Menschen anregen zum Suchen. Er soll auch ihnen ihre geistige Trägheit vorhalten, die alles gedankenlos hinnimmt, was auch an Geistesgut dem Menschen vorgesetzt wird. Und er soll sie an mich selbst verweisen und ihnen nur das als wertvoll und wahr versichern, was von mir kommt. Und garantiert wird jeder zur Wahrheit gelangen, der sich an mich selbst wendet und sie begehrt. Und letzteres tun die wenigsten Menschen. Da aber die Wahrheit von mir selbst ihren Ausgang nimmt, kann sie auch nur von mir selbst in Empfang genommen werden. Dies sollten alle Menschen bedenken, auch die, die sich weise dünken, denn sie irren, solange nicht ich selbst sie belehren kann, weil sie sich nicht an mich selbst wenden. Amen.